Menschenrechte und Toleranz sind sie ein Vorbild für die Welt. Doch sie verfolgen und bestrafen einen jeden, der sich widersetzt. Um ihre Republik nicht zu gefährden, ist ihnen jedes Mittel recht. Willkommen im Land der Verbote, willkommen in der BRD. Willkommen im Land der Verbote, herzlich willkommen in der BRD. Ist es nicht eindrucksvoll zu sehen, wie unser Rechtsstaat funktioniert? Was unbequem ist, wird einfach verboten und unbequeme Wahrheit zensiert. Willkürliche Sondergesetze rechtschaffende Demokratie. Bände voller Gummiparagraphen, so frei war man in Deutschland nie. Willkommen im Land der Verbote, willkommen in der BRD. Willkommen im Land der Verbote, herzlich willkommen in der BRD. Unsere Gedanken sind frei.